es flüstert ein leises Märchen in mir von dir, von dir. Der Himmel ist trüb und mein Herz ist so müd und kein Hoffnungsstern leuchtet mir hier. Und ich weiß nur das eine, ich hab dich so